Der liebe Peter und der liebe Reinhard sind wieder im Studio. Wir sind beide zwei liebe Männer, weißt du das? Das weiß ich. Weil Jesus so lieb ist. Ja, hat uns auch lieb gemacht. Nur deswegen. Schön, dass du wieder hier bist. Schön, dass ihr wieder hier seid, uns hier zuzuhören, zuzusehen. Wir knüpfen genau dort an, wo wir aufgehört haben, nämlich dieses intensive, emotional starke Erlebnis, Vater zu sein. Also für mich war das überwältigend. Ich habe dich auch gefragt, wie deine Vaterbeziehung war. Und du hast gesagt, sie hat sich erst geändert, nachdem du Vater wurdest. Möchtest du da etwas erzählen darüber? Ja, ich konnte meinen Vater verstehen. Ich konnte verstehen, was er empfunden hat. Ich konnte Fragen beantworten, ohne ihn zu fragen. Weil ich nun einige Dinge für mich selbst beantworten musste, wollte und merkte, ich glaube, jetzt habe ich einen anderen Ansprechpartner in meinem Vater. Wow. Mhm. War dein Vater Christ, als du auf die Welt kamst? Mhm. Wow. Ich möchte gerne hier anknüpfen, ich werde hier anknüpfen, einen wichtigen Rat geben an alle jene Menschen, die keine gute Vaterbeziehung gehabt haben. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Es gibt eine Bibelstelle, die von meinem Verständnis her immer wieder missverstanden wird. Und das ist die Bibelstelle, ehret Vater und Mutter. Die Bibel ist sehr klar, ehret Vater und Mutter, denn das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Und da tun sich Menschen schwer, Vater und Mutter zu ehren, die einen misshandelten Vater gehabt haben. Da gibt es ja Menschen, die wurden vom Vater sexuell missbraucht. Hier in Brasilien, unseren Kindern, ist das sehr, sehr viel geschehen. Was sagst du einem Kind, das vom Vater vergewaltigt wurde? Wir hatten sogar Kinder, die vom Vater schwanger wurden. Was sagst du einem Mädchen, das vom Vater vergewaltigt und geschwängert wurde, betreffs der Bibelstelle, du sollst Vater und Mutter ehren? Das ist übrigens meine Realität, Peter. Das ist keine... Für mich ist das keine theoretische Frage. Für mich ist das eine Frage, mit der ich umgehen muss. Sagt jemand das den Kindern, dass sie Vater und Mutter ehren sollen? Wir müssen es ihnen sagen. Hm. Das erste Gebot mit einer Verheißung ist, damit es dir wohlgeht und du lange lebst, wenn ich den Menschen nicht lehre, Vater und Mutter zu ehren, dann verhalte ich ihnen ja ganz Wertvolles vor. Wie macht ihr das? Für mich war wichtig, Folgendes zu verstehen. Nirgendwo in der Bibel, von meinem Verständnis her, sehe ich, dass Gott verlangt, dass wir die Taten vom Vater ehren. Wir lassen jetzt mal die Mutter hier weg, weil wir reden speziell um den Vater. Nirgendwo finde ich in der Bibel, dass wir dem zustimmen sollen, was der Vater schlecht getan hat. Wir ehren nicht die Handlungen des Vaters, sondern wir ehren ihn dafür, dass er uns das Leben geschenkt hat. Mhm. Mit anderen Worten, ich schätze dich als die Person, die mir das Leben geschenkt hat. Und dafür bin ich dir sehr dankbar und dafür will ich dir Wert geben. Die zwei Dinge müssen getrennt werden. In dem Augenblick, wo ich die Handlungen des Vaters ehren muss, habe ich ein Riesenproblem. Die kann ich nicht ehren, weil auch Gott ehrt sie nicht. Gott verurteilt diese Handlungen. Ja. Und darum, für mich ist es ganz wichtig geworden, dass Kinder, die keinen guten Vater hatten oder die mit einem schlechten Vater aufgewachsen wurden, dass die den Vater vom ganzen Herzen vergeben. Egal, wie schlimm das war. Weißt du, mit wie vielen Menschen, Peter, ich in Seelsorge gesessen bin, die im Leben feststecken, weil sie immer wieder zurückkommen zu dem Punkt, mein Vater, mein Vater, mein Vater hat das getan, hat jenes getan, hat dieses getan, der hat mir die Unschuld geraubt, der hat mich vergewaltigt, der hat mich geprügelt, der hat mich, was weiß ich, was ich da alles erlebt habe. Und Leute geben dem Vater die Schuld für ihr Jetzt-Zustand. Und ich bin überzeugt, solange du dem Vater die Schuld gibst für deinen jetzigen Zustand deines Herzens, wirst du auch nie die liebende Arme des Vaters im Himmel erleben können. Das wirst du nicht erleben können. Nicht, weil dich dein Vater blockiert, weil du dich blockierst. Eine hilfreiche Offenbarung. Schau. Nicht zu vergeben ist so, als ob ich Gift trinke und hoffe, du stirbst daran. Ich liebe, mir hat das, ich glaube, von allen Bildern betreffs Vergeben hat mir wahrscheinlich keines so sehr geholfen als dieses. Mit den Menschen, denen du nicht vergeben hast, mit denen bist du zusammen auf einer Handkette festgemacht. Mm. Das war für mich so hilfreich. Möchtest du gerne mit einem misshandelten Vater dein Leben lang gekettet sein? Niemand möchte das. Aber das tun wir, weil wir nicht loslassen. Weil vergeben bedeutet loslassen. Vergeben bedeutet loslassen. Mhm. Das griechische Wort für vergeben ist das Wort aphiemi. A-P-H-I-E-M. Aphiemi. I. A-P-I-E-M-I. Aphiemi. Und das griechische Wort wurde verwendet von den Juden, wenn ein Mann sich von der Frau hat scheiden lassen und er schickte die Frau weg. Also er ließ los, er schickte sie fort und sie durfte nicht mehr zurückkommen vom Mann zum Mann nach jüdischem Gesetz. Sie bekam einen Scheidungsbrief und er hat gesagt, weg, du bist nicht mehr meine Frau, du bist weggeschickt, sie durfte nicht mehr zurückkommen. Und genau dieses Wort verwendet Jesus für vergeben. Das heißt, wenn mein Vater mich misshandelt, missbraucht, verletzt, was immer er auch getan hat, dann muss ich ihm so vergeben, dass er keine Schuld mehr bei mir hat. Er steht in keiner Schuld mehr. Ich habe es losgelassen. Ich habe das weggeschickt. Es ist nicht mehr hier. Und wenn Leute nicht dem Vater, der sie misshandelt hat, schlecht behandelt hat, so vergeben, die blockieren sich selbst und die können Gott nicht als liebevollen Vater leben, weil es geht immer ums Herz. Wo erlebst du Gott, den Vater? Im Herzen. Wie mache ich das, dass das wirklich ein Erlebnis wird, wenn es so präsent ist, gerade jetzt in den Situationen, in denen ihr den Waisenhäusern, die vielen Kinder habt und ihnen wirklich helfen wollt? Wie kann das so umgesetzt werden, dass die Kinder das auch wirklich im Herzen ergreifen? Weißt du, es ist ja eigentlich wie ein... Wie sagt man da? Es ist wie ein Kreislauf irgendwie. Mhm. Oder man sagt, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Mhm. Auf der einen Seite können wir sagen, wenn die Liebe des Vaters dein Herz wirklich ergriffen hat, dann kannst du heil werden. Auf der anderen Seite wirst du die Liebe des Vaters im Herzen nicht ergreifen, solange du deinen Vater nicht vergeben hast. Mhm. Weil das sitzt dir jetzt ein missbrauchender, verletzender Vater in deinem Herz. Das sitzt da drin, da ist jetzt kein Platz mehr für den liebenden Vater, dich zu heilen. Okay. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und so sehr Gott, der liebende Vater, möchte, dass du ihn erlebst im Herzen, aber wenn du festhältst an deinem missbrauchenden Vater, ist da kein Platz mehr für den liebenden Vater. Das heißt, wir müssen den Kindern wahre Vergebung lehren. Wir hatten in einem unserer Waisenhäuser, wir haben jetzt 5, 6, 7, 8, glaube ich. In einem unserer Waisenhäuser hatten wir einen Jungen, der wurde so missbraucht. Ich sag dir, tragisch. Der war ein Teenager, als er zu uns kam. Ich glaube, 12 Jahre, als er zu uns kam. War eigentlich wirklich kaputt. War auch als Autist diagnostiziert und aber in Wirklichkeit war nur kaputt, weißt du, einfach nur kaputt. Und ich kann mich erinnern, ich war in dem Waisenhaus, kurz nachdem er angekommen ist, und er wollte über nichts mit mir reden, über nichts. Das Einzige, worüber er reden wollte, ist über, wie er misshandelt wurde, wie er misshandelt wurde, wie er misshandelt wurde, wie er misshandelt wurde. Und ich saß da und ich hatte unwahrscheinliches Mitleid, ich habe wirklich Mitleid mit solchen Kindern, aber intuitiv wusste ich, wenn ich ihm jetzt nur zuhöre und Mitleid gebe, helfe ich dem Jungen nicht. Der Junge braucht eine Lösung. Die Lösung ist, die Vaterliebe Gottes zu erleben. Aber die Vaterliebe Gottes kannst du nicht erleben, wenn dein Herz voll ist von Hass gegen deinen bösen Vater auf Erden. Und wow. Das wusste ich. Das wusste ich einfach von allen Dingen, die ich gelernt habe, die ich studiert habe, mit denen ich mich befasst habe. Mhm. Und ich saß da, und ich kann mich erinnern, ich kämpfte auch mit Tränen. Heute ist dieser Junge übrigens, hat bereits einen Job, 16 Jahre, arbeitet, die Schule abgeschlossen, arbeitet. Unwahrscheinliches Erlebnis. Auf jeden Fall, intuitiv, Peter, wusste ich, ich muss den Jungen zu dem Punkt bringen, wo er dem Vater vergibt. Und an dem habe ich gearbeitet, einfach zu sagen, weißt du, er verdient sich das hier gar nicht, dass du ihm vergibst. Aber als Akt der Gnade, vergib ihm, genau wie Gott dir auch die Gnade erwiesen hat, dir zu vergeben. Und das ist meine Erfahrung, Menschen, die nicht loslassen vom Festhalten am Verurteilen des leiblichen Vaters, die machen keinen Platz im Herzen, die Vaterliebe Gottes zu leben. Schlag mir mal einen Vers auf. Römer Kapitel 2, Vers 1. Das wurde für mich so ein Bibelvers, der mir unwahrscheinlich geholfen hat. Römer 2, 1. Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. Wir, die wir urteilen, wir werden zu den Tätern. Die Bibel sagt dir klipp und klar, du, der den anderen verurteilst, du bist in Wirklichkeit nicht zu entschuldigen, weil du machst dann das Gleiche. Denke mal. Wenn ich den Vater, der mich missbraucht hat, verurteile, was mache ich damit? Ich gebe Hass weiter statt Liebe. Ich gebe Unvergebung weiter. Damit sündige ich. Der Vater hat sich in mir versündigt und ich versündige mich an seinen Vater. Ich gebe das ja nur weiter. Ich mache das Gleiche. Das Opfer beim sexuellen Missbrauch, Peter, die Psychologie, die sagt uns das, ja, das Opfer wird immer wieder zum Täter. Aber das Opfer wird nur, nur deswegen zum Täter, weil das Opfer ihr urteilt. Wenn das Opfer loslassen kann, vergeben kann und das im Herzen bereinigen kann, dann wird das Opfer nicht zum Täter, dann wird das Opfer zum Heiler. Wow. Also das ist richtig tief. Das scheint, es muss etwas geben, was möglich macht, dass ständig über Generationen dieser Schmerz, dieser Hass, dieses unglaublich negative weitergegeben wird, dass das gestoppt wird, unterbrochen wird. Weil wenn ein verletztes Herz nur eine Verletzung spürt, kann es nur Verletzung weitergeben. Immer. Verletzte Menschen verletzen Menschen, ja. Geheilte Menschen heilen Menschen, traurige Menschen machen andere auch traurig. Weißt du, wir letztendlich reproduzieren uns ja. Und das ist das, ich wünsche mir sehr, dass ihr das verstehen könnt. Du reproduzierst ja an anderen Menschen nicht das, was du durch deinen Mund weitergibst und das, was du bist. Was du bist. Natürlich. Du sprichst aus deinem Inneren. Dort bist du. Natürlich. Denk mal, Peter. Denk mal die Leute, die sehr nah mit mir gehen. Du kennst ja den Daniel inzwischen sehr gut. Der Daniel, der wurde zu dem, was er ist, weil ich mich in ihm reproduziert habe. Nicht, weil ich ihm gesagt habe, was er tun muss. Der Daniel, der ist ja nicht mein Schüler in dem Sinn, dass ich ihm ständig gelehrt habe, mach das, mach das, mach das, mach das. Der Daniel, der wandelt mit mir, der lebt mit mir, der wohnt in meinem Haus jahrelang, der hat einfach gesehen, wie ich mein Leben lebe. Und das wurde in ihm produziert. Wir produzieren, was wir sind, nicht, was wir sagen. Wenn wir das, was wir sagen, konform geht mit dem, was wir sind, wunderbar. Aber da gibt es Menschen, die sagen, eines leben was anderes und die reproduzieren dann, was sie leben, nicht was sie sagen. Cool. Der Daniel, der hat das über wie viele Jahre gemacht? 6? Ich kenne ihn seit 12 Jahren. 7 Jahre arbeitet er bei mir. Oder 8 Jahre jetzt, aber 6 Jahre hat er gelebt in meinem Haus, ja. Aber wir lebten in einer relativ kleinen Wohnung, also da war es, wir lebten auf engem Raum zusammen. Da gab es nicht Platz, sich zurückzuziehen. Sein Zimmer war so klein, er musste vorne aus dem Bett raussteigen. Da war auf der Seite kein Platz rauszusteigen beim Bett. Würdest du sagen, dass du in der Zeit, wo ihr viel miteinander erlebt, gearbeitet habt, auch sowas wie eine Vaterrolle ausgelebt hattest? Ja, würde ich sagen. Aber weißt du was? Jetzt kommen wir in die geistige Vaterschaft. Das ist ein interessantes Thema. Machen wir das in der nächsten Episode. Gerne. In der nächsten Episode werde ich ein bisschen über geistige Vaterschaft sprechen. Ein tolles Thema, das mir im Herzen brennt, das ich liebe. Und wir machen weiter. Danke, dass ihr hier seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Peter, wir haben ein Thema gewählt, das mir schon im Herzen brennt. Lassen wir es weiter brennen in der nächsten Episode. Lassen wir es weiter brennen und vertrauen wir, dass der Heilige Geist durch diese Serie ganz viele geistliche Waisenkinder wieder zum Herz des Vaters ziehen kann. Yes. Tschüss, wir sehen uns bald.